Radikale Arbeitszeitverkürzung für ein besseres Leben gegen rechts. Ich will zu vier Punkten was sagen. Erstens, mehr Bock auf Arbeit, Fragezeichen. Zweitens, düstere Aussichten mit unserer Wirtschaft. Ein bisschen mehr auf unsere Wirtschaft eingehen werde und wie die eigentlich funktioniert. Das Dritte, dann geht es dann langsam zu den Alternativen, zu den möglichen Alternativen. Das habe ich mal genannt, nützliches Tun statt schädliches Arbeiten. Der vierte Punkt wäre, besser leben geht, aber nicht mit rechts. Mehr Bock auf Arbeit? Fragezeichen. Steffen Kampeter, der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, hat ja vor einem guten Jahr Schlagzeilen gemacht mit diesem griffigen Spruch, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Das wurde ja, das ging durch die Medien, das wird ganz viel von verschiedener Seite wiederholt. Habeck ist auch der Meinung, wir müssen arbeiten für den Aufschwung, wir braucht ein höheres Arbeitsvolumen. Der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Hüter, das Arbeitsvolumen muss erhöht werden. Frau Nahles, SPD, ehemalige Bundesarbeitsministerin, Chefin der Bundesanstalt für Arbeit, ermahnt junge Berufstätige, arbeiten ist kein Ponyhof. Ja. Und der Tagesspiegel kommentiert, Nahles kritisiert die Lebensphilosophie vieler junger Menschen. Ja. Und dann schauen wir uns die Lebensphilosophie vieler junger Menschen mal an. Junge Menschen wollen mehr Freizeit statt mehr Arbeit. Ungeheuerlich. Das ist eine Umfrage, die ein Institut der deutschen Wirtschaft macht seit Jahren. Also das ist sozusagen nicht irgendwie von der Linke oder von Gewerkschaften, sondern es ist von Arbeitgeberinstitut. Die fragen ab, stimmen Sie der Aussage zu, ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte, und zwar an alle Berufstätigen. Die Anzahl derer, die auf diese Frage mit Ja antwortet, steigt von Jahr zu Jahr, wird immer mehr. Jahr 22, das ist jetzt das Letzte, was ich habe, haben schon 56% aller Berufstätigen diese Frage mit Ja beantwortet. Ich würde so schnell wie möglich aufhören, wenn ich könnte. Das ist eine Tendenz, die im Grunde es seit vielen Jahren schon gibt. Und das ist vorweg eine der schönsten Entwicklungen überhaupt in den letzten Jahrzehnten, wirklich. Und da ist auch ein Potenzial drin, aber das ist total konträr zur herrschenden Logik, zur Systemlogik. Und genau das macht das Thema so spannend. Die Welt, ich lese ganz gern die Welt, weil da kriegt man so mit, was die Gegenseite alles so denkt und Ängste hat. Also da ist nun eine Karriereexpertin, das muss ich einmal sagen, Karriereexpertin gibt es offenbar tatsächlich, die wird da nun zitiert. Die findet also, ganz viele Firmen sind verzweifelt über die Anspruchshaltung der Generation Z. Und die Karriereexpertin ist auch der Meinung, dass eben viele junge Arbeitnehmer verweichlicht sind und das hat was mit der Kuschelrepublik Deutschland zu tun. Also da ist eine bestimmte Aufregung da, das ist auch schon mal interessant. Was ist Lebensqualität? Was will ich eigentlich von meinem Leben? Und das ist eigentlich die zentrale Frage, die sich immer mehr Menschen auch stellen. Ist es wirklich Lebensqualität? Jahrzehntelang Schuften und Stress und dann kriege ich mal eine Mini-Rente mit 80, von der ich nicht leben kann. Und das stellen sich, die Frage stellen sich immer mehr jüngere Menschen, weil die sagen, ich habe doch was vor mir noch und das soll mein Leben sein. Und das ist halt genau die richtige Frage. Und die Antwort ist, nee, ich will mein Leben genießen, ich will Zeit für mich und andere haben, will Sinnvolles tun. Und an dieser Haltung, die weit verbreitet ist, nicht alle teilen sie, aber sehr viel weiter verbreitet ist, als es früheren Jahrzehnten mal war. Das ist im Grunde genommen die Knackfrage, an der entlang sich, das ist jedenfalls meine These, gesellschaftliche Kämpfe entwickeln könnten, die in die richtige Richtung gehen könnten. Das ist eine Umfrage, wann würden Sie gern in Rente gehen? Es sind genau 2%. Die länger arbeiten wollen bis 65. Alle anderen wollen schon viel früher aufhören, aus guten Gründen. Ich will raus aus der Mühle, ist ein Standardspruch älterer Arbeitnehmer. Und Junge wollen erst gar nicht rein in die Mühle, aus guten Gründen. Ja, und was ist die Antwort? Kennen wir alle, Rente mit 67, mit 70, mit 75 wird schon offen diskutiert. Das ist ein offenes Geheimnis. Wer heute unter 40 ist, der wird doch mit 75 noch keine Rente kriegen, von der er leben kann. Das ist ein offenes Geheimnis. Und das ist eigentlich völlig irre, wenn man sich das vorstellt. Seit Mitte, Ende der 70er Jahre findet diese mikroelektronische Produktivkraftrevolution statt. Man kann es auch einfacher sagen, die Roboter und die Computer werden immer besser. Seit Mitte der 70er Jahre. Und die nehmen uns eigentlich immer mehr Arbeit ab. Aber wir sollen immer länger arbeiten. Das ist Gaga. Das ist wirklich Gaga. Und das, viele machen sich das auch gar nicht klar, aber wenn man diese Frage mal so zuspitzt, dann mache ich jedenfalls die Erfahrung, dass viele sagen, stimmt, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wie kann das sein? Die Computer werden immer besser, und zwar jetzt seit Jahrzehnten. Und wir sollen immer länger arbeiten. Das stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas kann doch an der Art und Weise, wie wir wirtschaften, nicht stimmen. Dann schauen wir uns nochmal an, wie der Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft, Herr Hüther, das begründet. Wir müssen wieder mehr arbeiten. Er sagt nämlich, wegen dem Fachkräftemangel brauchen wir längere Arbeitszeiten. Und warum? Ohne die Arbeitszeitverlängerung wären in den nächsten Jahren nur noch geringe Wachstumsraten möglich. Und das ist sozusagen Schlüsselwort. Wachstumsraten. Wachstum. Wachstum. Darum dreht sich letztendlich die ganze Debatte immer wieder. Jedes Argument wird erstickt mit dem Hinweis, das schadet dem Wachstum. Und alles, was dem Wachstum nützt, ist gut. Du musst nur sagen, ich habe da eine Idee und die ist gut fürs Wachstum und dann hast du zumindest schon mal Interesse geweckt. Kein Interesse. Wenn du aber von vornherein sagst, ich mit dem Wachstum will ich gar nicht, ist schon weg. Gut. Also diese Wachstumskritik, die Kritik an dem Wachstumszwang genauer gesagt, die hat sich ja zum Glück ein bisschen verbreitet in den letzten Jahren. Aber nun könnte man dann sagen, okay, nur ist es halt so mit dem Wachstum, aber dann müsste man doch erwarten, wenn diese Wirtschaft immer wächst und wächst und wächst seit Jahrzehnten, dass es uns dann allen auch besser ginge. Also da könnte man ja Wachstum vielleicht irgendwie noch tolerieren, wenn es uns allen besser geht. Ja, und genau das trifft nicht zu für immer weniger Menschen. Schauen wir die soziale Seite an. Wir kennen das alle. Hier noch ein paar Schlagzeilen. Sozialverband mahnt, Urlaub für viele unerreichbarer Luxus. Jeder Fünfte von Armut bedroht. Immer weniger Sozialwohnungen in Deutschland. Zunehmende Altersarmut. Kommunen können Leistungen für Bürger nicht garantieren. Es fehlen 100.000 Erzieherinnen und Erzieher. Lehrer und Erzieher warnen vor Personalkollaps, Jugendämter in Not, Höchststand an Kindeswohlgefährdungen, immer mehr Kinder sorgen sich um die finanzielle Situation ihrer Familie, Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem sinkt, die wirtschaftliche Situation vieler Kliniken ist desaströs, Städte und Gemeindebund sind Daseinsvorsorge wegen Personalmangels gefährdet. Nur ein paar Beispiele, man kennt das alles und das seit Jahren. Ja. Obwohl Wachstum, Wachstum, Wachstum. 16 Millionen Arbeitnehmern droht eine Rente unter 1200 Euro. Da müssen wir ein bisschen genauer angucken, was das eigentlich ist, unsere Wirtschaft, die sowas hervorbringt, die wächst und wächst und wächst und dann aber solche Dinge hervorbringt. Klima. Das ist der Anstieg der Treibhausgasemissionen von 1960 bis 2020. Und die Punkte hier, die markieren die großen internationalen Klimakonferenzen. Nicht die massenweise national und betrieblich, also ich alles für Konferenzen, die großen internationalen Klimakonferenzen beginnend 1979 bis 2015. Und da wurde immer dieses Thema, ist erkannt. Das Thema ist erkannt, rauf und runter behandelt, große Beschlüsse gefasst, große Schlagzeilen, oh, wir haben ganz tolle Ziele und so weiter. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis von 50 Jahren bekanntem Problem. Warum? Warum? Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es ist ja nicht so, dass die Akteurinnen alle irgendwie Lumpen wären, die die Welt betrügen wollen, sondern die haben das ja schon irgendwie erkannt und haben auch Pläne gemacht, aber es funktioniert offenbar nicht. Die besten Absichten werden offenbar von der Art, wie wir wirtschaften, immer wieder umgeworfen. Und wenn der ehemalige Finanzminister Lindner nun gesagt hat, Zitat, das Programm der Klimaaktivisten könnte dazu führen, Deutschland Wirtschaft zu ruinieren, da hat er wahrscheinlich recht. Da hat er wahrscheinlich recht. Und wenn er recht hat, dann müssen wir mal angucken, wie eigentlich diese Wirtschaft funktioniert, die durch konsequenten Klimaschutz ruiniert wird. Das ist doch die entscheidende Frage. Und da hat mal vor vielen Jahren schon, in den 70er Jahren, der Chef eines großen deutschen Automobilkonzerns in einer Podiumsdiskussion einen genialen Satz gesagt, wirklich völlig genialen Satz. Ich denke, er hat damals gar nicht, weiß ich gar nicht, klar, wie genial der Satz ist. Der wurde nämlich gefragt, 1979, wissen Sie denn nicht, dass es heute schon viel zu viele Autos gibt? Und dass nicht irgendwann noch der Ostblock damals mit so vielen Autos zugeschüttet werden kann wie in Westeuropa und in Nordamerika und dann irgendwann noch Asien und Lateinamerika und Afrika irgendwann noch. Das hält doch der Planet gar nicht aus. Ist Ihnen denn das nicht klar? Und sagt er folgenden genialen Satz, ja, das stimmt schon. Es mag zu viele Autos geben, aber es gibt zu wenig BMW. Und das genau ist die Logik dieser Wirtschaft. Das genau ist die Logik dieser Wirtschaft. Das war also der legendäre Eberhard von Kühnheim, jahrelang Chef der BMW AG. Wir wissen ja, dass das alles an die Wand fährt, aber von uns gibt es zu wenig. Wir müssen weiter so machen. Und das ist die Logik. Und das muss nicht nur der Chef von BMW so sagen, muss der Chef von Daimler und VW und Toyota ganz genauso sagen, ja, ja. Es gibt zu viele Autos, es gibt zu wenig Toyota, es gibt zu wenig Daimler, es gibt zu wenig. So, und das muss nicht nur der Chef sagen, das muss die Arbeiterin genauso sagen. Die Arbeiterin, die bei BMW arbeitet, den Familienunterhalt verdient und die kann 100-mal die ökologische Krise verstanden haben. Die kann ihr eigenes Auto abgeschafft haben, nur mit dem Fahrrad fahren. Und trotzdem ist sie daran interessiert, dass BMW möglichst viel von diesen Dingern baut und verkauft, weil ihr Leben und das ihrer Familie hängt davon ab. Und das ist die Falle, in der wir sitzen. Die Falle, in der wir sitzen, heißt Arbeitsplatz. Die Falle heißt Arbeitsplatz. Nun, als Gewerkschafter hasst man diesen Spruch. Ja, immer, wenn wir uns mal wehren und wenn wir streiken wollen, so weiter, dann kommt die Gegenseite und sagt, ah, wir sitzen doch alle in einem Boot. Ja, man hasst diesen Spruch, ich auch. Man hat so die Gegensprüche, ja, das heißt, ja, ja, ja, schon klar, ja, die einen rudern und die anderen steuern und so weiter, ist schon klar. Begleitet einem eigentlich bei jeder Auseinandersetzung, bei jedem Streik diesen Spruch. Das ist natürlich ein ganz übler Spruch, wenn es um Verteilungskämpfe geht. Das ist vollkommen klar. Und wie übel dieser Spruch ist, das sieht man hier an diesem Durchschnitt durch ein etwas größeres Boot noch besser. Also ganz unten sind die Maschinenräume und darüber sind dann die, die die schmutzige Arbeit zu übelsten Bedingungen machen im Maschinenraum. Und dann geht es immer weiter höher und leben immer besser und oben lebt man im Saus und Braus. Von wegen, wir sitzen alle im gleichen Boot, ja. Dieser Spruch ist natürlich absolut falsch und zynisch, wenn es um die Verteilung geht. Und trotzdem kann dieser Spruch auch richtig sein, nämlich wenn es um das große Ganze geht. Um das große Ganze geht, von dem wir alle abhängen. Und das ist der Querschnitt durch die Titanic. Wir sitzen alle in der Titanic. Auch diejenigen, die unten im Maschinenraum zu übelsten Bedingungen die schlimmste Arbeit machen, tragen dazu bei, dass die Titanic weiter läuft, solange bis sie aufläuft. Wir sitzen insofern alle im gleichen Boot und das ist unser Problem. Das macht die Sache auch so schwierig. Und da müssen wir uns, besonders als GewerkschafterInnen, einer außerordentlich unangenehmen Frage stellen, aber um die können wir uns nicht mehr drücken, nämlich was arbeiten wir eigentlich? Was tun wir eigentlich, wenn wir arbeiten? Und da muss man sich sehr, sehr brutalen Wahrheiten stellen. Sehr brutalen Wahrheiten. Also zum Beispiel, nur einige wenige Beispiele. Wie viele Schiffe und Flugzeuge werden eigentlich nicht etwa deswegen gebaut, weil sie wirklich notwendig wären für ein besseres Leben, sondern sie werden nur gebaut, weil die untereinander konkurrierenden Kapitale im Wettlauf um das preisgünstigste Angebot stehen und deswegen Teile aus Neuseeland nach Japan und von Japan nach Mexiko und von Mexiko in die Niederlande, von Niederlande nach China und so weiter. Nur auf der Suche nach dem preisgünstigsten Angebot. Also nicht, weil es notwendig wäre für ein gutes Leben, sondern weil es in der Logik dieser Wirtschaft notwendig ist. Und es werden immer mehr. Es werden immer mehr davon. Wie viel menschliche und natürliche Ressourcen verbrauchen sie? Und es werden immer mehr. Und die normale, klassisch linke Antwort ist, ja, das sind die Profite der Konzerne. Das stimmt, das ist nicht falsch. Aber sorry, das sind auch die Arbeitsplätze und die Löhne. Und das ist unser Problem. Wie viele Reisen, Transporte, Computer, Fabriken, Gebäude dienen allein dem immer höheren Ausstoß schnelllebiger und umweltschädlicher Waren? Nicht, weil sie wirklich unser Leben besser machen. Und es werden immer mehr. Wie viele Reisen, Computer, Gebäude ziehen sie nach sich? Immer mehr. Wie viele Überstunden, Herzinfarkte, Burnouts gibt es nur, damit die eigene Firma mehr überflüssige und schädliche Autos produziert, als die Konkurrenz. Und bei der Konkurrenz natürlich ganz genauso. Und auch die wirklich wichtigen Bereiche, Care, Bildung, auch da gehen immer mehr Arbeitsstunden drauf für völlig fremde, fachfremde Dinge. Nämlich gehen nur drauf, irgendwie zu garantieren, dass diese Bereiche noch halbwegs finanziert werden. Halbwegs finanziert werden. Also ich habe das im Krankenhaus live mitgekriegt über die Jahrzehnte, wie die Arbeit von Krankenpflegepersonal, von Ärztinnen immer mehr dadurch belastet wird, dass man irgendwelches fachfremdes Zeug dokumentieren muss, nur damit die Krankenkassen einem einigermaßen bezahlen. Das ist nur ein Beispiel, das ist im Bildungswesen überall so. Also auch in diesen Bereichen geht immer mehr Zeit dafür drauf, für eigentlich unsinnige Dinge, die nichts mit der Sache an sich zu tun haben, sondern mit der Finanzierung. Und auch das werden immer mehr. Wir arbeiten sehr viel Überflüssiges und Schädliches. Da gibt es auch ein bisschen einen polemischen Begriff, nämlich Bullshit-Arbeit. Da ist ein bisschen Polemik, kann man so sagen, kann man auch seriös sagen, überflüssig und schädlich. Ich verwende den eigentlich auch ganz gut. Das sagt von David Graeber, der ja verstorben ist, hat den Begriff in die Welt gesetzt. Ich glaube, da trifft es auch ganz gut. Aber bleiben wir bei Überflüssig und Schädliches. Und da muss man erstmal, weil die ganze Fachkräftemangel-Debatte jetzt gibt, muss man erstmal sagen, stopp. Wir haben einen ganz großen Fachkräfteüberschuss. Wir haben ganz, ganz viele Fachkräfte arbeiten für Überflüssiges und Schädliches. Ganz viele. Und das Zwischenmenschliche, das Menschliche wird verdrängt, irgendwie so Bildung, Gesundheit, Soziales läuft als fünftes Rad am Wagen, muss noch irgendwie finanziert, aber die Dinge werden immer schlechter, weil Autos sind ja wichtiger als Menschen. Ja? Das Zwischenmenschliche und Menschliche wird verdrängt und in dem Bereich haben wir gleichzeitig einen Fachkräftemangel. Wir haben einen nicht einfachen Fachkräftemangel, sondern wir haben in bestimmten Bereichen einen ganz starken Fachkräfteüberschuss und in anderen Bereichen tatsächlich Fachkräftemangel. Ja, also keine Erzieher, keine Kita, mehr von uns ist besser für alle, finde ich eine ziemlich gute Parole, auch von Verdi jetzt seit längerem schon. Das Zwischenmenschliche und das Menschliche wird verdrängt durch diese Megamaschine aus ewigem Wachstum. Care, Bildung, Soziales ist ein lästiger Kostenfaktor. So, Und die klassische linke Antwort ist, und Gewerkschaftsantwort ist, die ist auch richtig, zu sagen, so, wir müssen jetzt viel mehr Lehrerinnen, Pfleger und so weiter finanzieren. Muss man fordern. Machen wir ja auch noch viel zu wenig. Nur viele sitzen der Illusion auf, und ich halte es für eine Illusion, dass damit alles geklärt sei. Man muss nur die Finanzströme anders leiten und dann geht alles in Ordnung. Dazu muss man eine andere Politik machen, dann wird alles gut. Das möchte ich hinterfragen. Also ich bin dafür, die Forderungen zu stellen, aber das wird keine wirkliche, dauerhafte Lösung des Problems sein. Und zwar aus folgendem Grund. Dieser Wachstumszwang dieser Wirtschaft, der verdrängt zwar diese Tätigkeiten auf der einen Seite, ist aber andererseits trotzdem die Basis ihrer Finanzierung. Und das sehen wir nochmal, in welcher Falle wir sitzen. Auch als Lehrerinnen und Krankenpfleger, auch da sitzen wir in der Falle. Denn wenn diese Megamaschine nicht wächst, dann geraten die Staatsfinanzen in die Krise. Weil alles, was im Sozialbereich, was aus staatlichen Töpfen finanziert wird, kann ja nur durch Steuereinnahmen finanziert werden. Der Staat macht Steuereinnahmen, wenn die Megamaschine aus eben Wachstum funktioniert. Und wenn die nicht mehr funktioniert, gibt es Probleme. Also auch die Ärztin, der Krankenpfleger, die Sozialarbeiterinnen hängen an, die vermittelt an diesem Wachstumszwang. Und deswegen ist zwar richtig zu sagen, viel mehr finanzieren, aber das ist noch keine Lösung. Das Problem geht tiefer. Und natürlich ist es erstmal nur mit Schuldenaufnahme finanzierbar und wir haben jetzt endlich diese Diskussion um die Schuldenbremse ein Stückchen weiter, bei weitem nicht genug, aber natürlich muss man sagen, Schuldenbremse weg, die Schuldenbremse ist ein Verbrechen, die Schuldenbremse ist wirklich ein Verbrechen, gerade an der jüngeren Generation. Muss man also fordern, die Aufhebung, nur das hat natürlich auch eine andere Seite und an dem Punkt haben Lindner und Co. auch recht. Also sie sagen, unendlich geht das nicht, weil die Schuldenblasen werden immer größer und wir haben auch, also die Schuldenblasen, die sich allein seit 2008, 2009 mit dieser großen Krise aufgehört, sind so lange nicht abgetragen. Im Gegenteil, da kommt die Euro-Krise dazu und dann kommt die Corona und. Es kommen immer größere Schuldenberge und die Schuldenblasen haben zwei Eigenschaften. Erstens, unser ganzes Leben, die ganze Wirtschaft, alles hängt davon ab. Und zweitens, sie können platzen. Und dafür gibt es Beispiele. Und deswegen ist es zwar richtig zu sagen, Schuldenbremse weg, ist richtig finanziert vernünftige Dinge, aber das ist keine grundlegende Lösung. Das ist immer noch keine grundlegende Lösung, obwohl man das erstmal fordern muss. Da kommen wir drauf, auf eine Wahrheit, die wahrscheinlich noch schwerer zu verdauen ist als diese Wahrheit, dass wir ziemlich viel unnütz und schädlich arbeiten, sondern ein Grundsatz, den wir für Natur halten, den wir uns gar nicht anders vorstellen können, weil immer so ist, unser Leben muss finanziert werden. Dieser Grundsatz ist perspektivlos. Da geht erstmal die Klappe runter, weil, ja was, wenn man nichts finanzieren kann, dann geht doch nichts mehr. Es muss doch alles finanziert werden. Das ist unsere tägliche Erfahrung und wir müssen das natürlich auch unseren Kindern schon beibringen, dass sie irgendwann Geld verdienen müssen, weil sie sonst nicht leben können. Das ist klar. Und trotzdem ist die Vorstellung, dass das schon immer so gewesen sei, dass es Natur sei, ist einfach falsch. Sie hat erstens den größten Teil der Menschheitsgeschichte überhaupt nicht gegolten. Zweitens gilt dieses Prinzip bis heute für große Teile der Menschheit nicht. Und drittens wird es auch für größere Teile der Menschen, selbst in den reicheren Ländern, immer schwieriger. Die Finanzierbarkeit unseres Lebens. Und wenn wir an die Grenze der Finanzierbarkeit stoßen, wenn wir zur Erkenntnis kommen, dass ein gutes Leben für alle immer weniger finanzierbar ist, geben wir dann unser Anspruch auf ein gutes Leben auf? Oder stellen wir das Prinzip der Finanzierbarkeit in Frage? Und das genau ist die Sache. Das Prinzip der Finanzierbarkeit unseres Lebens muss in Frage gestellt werden. Was wollen wir? Was wollen wir eigentlich nicht? Das ist die zentrale Frage. Was wollen wir tun und was wollen wir nicht tun? Das ist eigentlich die Gretchenfrage, um die sich jede Entwicklung in die richtige Richtung drehen muss. Und das ist auch eine Frage, die viele Menschen, sehr viele Menschen auch im Inneren bewegt. Die eigentlich auch wissen, dass sie zum Teil wirklich ja, schädlich und überflüssiges Arbeiten und das eigentlich gar nicht wollen. Und andere, die wissen, dass es eigentlich vernünftig wäre, was sie tun, aber dass sie viel zu wenig Möglichkeiten haben. Also was wollen wir und was wollen wir nicht? Das ist die Gretchenfrage. Und diese Gretchenfrage kann unsere Wirtschaft nicht sinnvoll beantworten. Das kann sie nicht. Nicht, weil da irgendwelche böse, gierigen Kapitalisten sitzen, die an allem schuld sind, sondern von der Logik, von ihrer inneren Logik her, kann diese Wirtschaft, von der wir alle abhängen, diese entscheidende Frage nicht beantworten. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ich möchte glücklich werden, Mama. Nein. Ich meine, wie möchtest du deine Arbeitskraft verkaufen? Das ist, was wollen, und das ist völlig uninteressant, ob du glücklich werden willst. Du musst deine Arbeitskraft verkaufen. Diese Wirtschaft, von der wir alle abhängen, hat andere Prinzipien. Ich kann die Frage nicht beantworten, was wollen wir nicht. Und eines dieser Prinzipien ist der Zwang, für die allermeisten jedenfalls, wenn sie nicht gerade Millionen- oder Milliardenerbinnen sind, irgendwie ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen, weil sie davon leben müssen. Und dieses Prinzip, angewiesen sein auf den Verkauf unserer wahren Arbeitskraft, setzt uns in Konkurrenz selbst international, im Kleinen wie im Großen. Diese Wirtschaft ist eine Konkurrenz- und Ellenbogenwirtschaft. Konkurrenz statt Kooperation. Das fängt im Kleinen schon an. Vorstellungsgespräch, wer kriegt den Job? Du oder ich? Arbeitsplatz, er oder ich? Wenn die, Anführungszeichen, Ausländer weg sind, dann steigt doch meine Chance am Arbeitsplatz. Die oder ich? Sozialsysteme, keine Einwanderung in Sozialsysteme. Die oder wir? Standort, soll die Produktionsstätte irgendwo verlegt werden, nach Asien oder irgendwohin? Nee, nicht. Hier. Was die ist egal, aber hier. Konkurrenz statt Kooperation. Wer setzt sich am Markt durch? Ich oder du? Wir oder sie? Man kann das Prinzip dieser Wirtschaft, von der wir alle abhängen, auch als Ellenbogen-Egoismus bezeichnen. Das sehen wir überall bei den Arbeitsplätzen. Konkurrenz nur für Deutsche. Weg. Die anderen sollen weg, dann haben wir bessere Chancen. Flüchtende. Sollen sie doch, ich lese nicht vor, was hier steht, ja, aber viele denken das so, manche sagen das so, viele denken es, manche schämen sich auch ein bisschen dafür, dass sie es denken, aber darauf läuft es raus. Ja, ist uns egal, was mit denen passiert, die sollen nur nicht hierher. Das ist eine Konkurrenz. Das ist eine Konkurrenz für uns. Klima. Nicht diejenigen, die die Klimakrise thematisieren, setzen sich durch etwa im Moment, sondern man hasst sie. Man thematisiert nicht die Klimakrise, sondern macht die Augen zu. Darf nicht sein. Weil ich will mein Auto und ich will meinen Arbeitsplatz. Und dann hasst man die Ökos. Die Ökos sind daran schuld. Die wollen mir nämlich mein Auto und meinen Arbeitsplatz nehmen. Konkurrenz statt Kooperation. Krieg. Was der Putin mit der Ukraine macht, ist doch mir egal. Der soll uns da Gas liefern und so weiter, und das soll er machen, was er will. Konkurrenz statt Kooperation. Antisemitismus. Ehrliche Arbeit. Wir sind die ehrlich Arbeitenden, wir sind betrogen. Und ganz da oben im Geheimen sind einige, die regieren das Geld und die betrügen uns. Patriarchat. Der Arbeitsmann in seiner Stellung, in seiner traditionellen Stellung als Ernährer der Familie ist bedroht. Hass auf den Feminismus, auf Feministinnen. Konkurrenz statt Kooperation. Prinzip dieser Wirtschaft ist der Ellenbogen-Egoismus. Und daraus erwächst die autoritäre faschistische Welle, mit der wir es zu tun haben und die gerade immer stärker wird. die fällt nicht vom Himmel. Die fällt nicht irgendwie vom Himmel, sondern die hat Gründe. Und die erwächst genau auf der Grundlage dieser Ellenbogenwirtschaft, von der wir abhängen. Niemand bringt das grundlegende Prinzip dieser Wirtschaft so gut auf den Punkt wie Autoritäre und Faschisten. Also dieser Autoritarismus, der erwächst aus der Logik dieser Wirtschaft, er löst natürlich keine Probleme, er verschärft weltweit die Krise. Das heißt aber auch, auf Basis dieser Wirtschaft ist ja nichts zu überwinden. Wenn wir weiter so wirtschaften, werden wir nie eine Welt ohne AfD, ohne FPÖ, ohne Trump und so weiter haben. Völlig illusionär. Wenn man das alles wegkriegen will, muss man anders wirtschaften. Weil nochmal, es ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist auf dieser Basis entstanden. Ein weiteres Prinzip ist noch allgemeiner, wir müssen vom Gelderwerb leben. Dieses Prinzip hat keine Zukunft. Das kann man an vielen Beispielen verdeutlichen. Digitalisierung. Wir können immer mehr Güter herstellen mit immer weniger Arbeit. Wohnen ist für immer mehr Menschen nicht mehr finanzierbar. Und zwar mittlerweile durchaus auch für besser verdienende Leute. Also wer das Glück hat, irgendwie vielleicht noch von den Eltern mal eine Eigentumswohnung oder so zu erben, der steht doch vor einem wachsenden Riesenproblem. Wohnen ist immer weniger finanzierbar. Und wer jetzt meint, das sind halt die gierigen VermieterInnen schuld, na klar, es gibt gierige VermieterInnen, aber der muss erklären, warum die vor 10 Jahren noch nicht so gierig war. Also das hat tiefere Ursachen. Und das hat eine tiefere Ursache, dass in der Krise Kapital in möglichst sichere Anlagesphären fließt. Und da gibt es diesen Begriff des Betongelds, also der Immobiliensektor als Betongeld. Und der Immobiliensektor ist eine relativ sichere Anlagesphäre und da fließt Kapital rein ohne Ende, weil da ist die Aussicht, dass man eine Krise überlebt und einen Aktiensturz überlebt, relativ groß, noch relativ sicher. Und deswegen fließt Kapital ohne Ende in den Immobiliensektor und deswegen steigen die Bodenpreise unendlich und deswegen steigen die Preise für Eigentumswohnungen und Mieten. Er hat keine Zukunft. Rentensystem. Immer weniger finanzierbar, ist nicht finanzierbar. Seit Jahrzehnten immer nur die gleiche Debatte, immer nur die gleichen Aussagen. Die Rentenhöhe muss gekürzt werden, die Rentenbeiträge müssen erhöht werden und die Rentendauer muss hinausgeschoben werden. Immer dasselbe. Und dann noch die Aktienrente. Na, da wünsche ich einen geruhsamen Lebensabend, wenn die Finanzblasen platzen. Dieses System ist am Ende. Das System ist von seiner inneren Logik her am Ende. Es ist immer weniger zu garantieren, dass alle Menschen einen einigermaßen anständigen Lebensabend verbringen können auf der Grundlage des Prinzips der Finanzierbarkeit. Dann haben wir die wachsende Verschuldung. Krisenblasen werden immer größer und sie haben die unangenehme Eigenschaften, dass sie platzen können. Und wenn wir dann noch aktiv eingreifen wollen in den Prozess, das müssen wir und das wollen wir, wenn wir nämlich anfangen wollen, langlebig zu produzieren, Sinnvolles zu produzieren, dann heißt es auch viel weniger Arbeit. Und dann heißt es natürlich auch, dass das Lohnsystem früher oder später zur Debatte steht. Ein Beispiel zur Illustration: BMW hat 2016 mit 125.000 Beschäftigten, also das ist jetzt immer weltweit, mit 125.000 Beschäftigten 2,4 Millionen Fahrzeuge produziert. So, wenn das jetzt einfach so weitergeht, dann produziert BMW, was weiß ich, in 15, 20 Jahren vielleicht 4 Millionen Fahrzeuge mit Sicherheit weniger Beschäftigten. Wenn es vernünftig weiterginge, das heißt, wenn BMW wie andere auch noch maximal 10% der Automobile produzieren würden, die sie heute produzieren, und zwar welche, die langlebig sind, die reparaturfreudig sind und nicht alle zwei Jahre irgendein neues Modell mit noch mehr PS und noch mehr Schnickschnack, nur damit gekauft wird, sondern vernünftige Autos, die lange leben. Wenn also BMW als Beispiel nur noch 250.000 Fahrzeuge produzieren würde, damit wie viel Beschäftigten, das kann man sich doch ausrechnen. Und dann ist die klassische Antwort von Gewerkschaftsseite und linker Seite, ist auch richtig, ich teile die, ja, Konversion, da müssen wir halt gucken, dass wir was anderes produzieren. Das stimmt, aber auch das hat Grenzen. Also ich weiß nicht, wer die Initiative Verkehrswende statt VW kennt, das sind in Wolfsburg, sind tolle Leute, also Ökos und ein Teil auch von der IG Metall, Betriebsräte auch dabei, die sagen hier, VW soll Straßenbahnen bauen. Und das ist auch gut, das ist unterstützenswert. Nur, auch das hat seine Grenzen. Ja. Soll denn in Zukunft VW die Welt mit Straßenbahnen ohne Ende zuschütten? Ja. Und die Straßenbahnen, die sollen doch auch, bitteschön, nicht alle zwei Jahre ein neues Modell, sondern sollen auch 30 Jahre halten. Und vor allem, vielleicht wollen die Menschen in Südamerika und Afrika mal ihre eigenen Straßenbahnen bauen. Soll Deutschland jetzt zum Straßenbahn-Exportweltmeister werden? Also das ist auch, also ist nicht falsch, das zu fordern, aber auch das hat Grenzen. Auch das ist keine wirkliche Lösung. Und da muss einmal klar sein, wenn die Entwicklung in die richtige Richtung geht, dann ist voller Lohnausgleich eine Illusion. Denn das würde nicht nur, ich unterstütze Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung für den Lohnausgleich, aber das ist auf Dauer nicht die Lösung. Ist auf Dauer nicht die Lösung. Weil wenn wir wesentlich weniger zum Beispiel von den Dingern produzieren, dann werden nicht nur die Profite der Konzerne geschmälert, sondern auch die Lohnsumme wird dann geringer, ist völlig klar. Also, was tun? Nützliches tun statt schädliches Arbeiten. Wir brauchen viel mehr verfügbare Zeit, um Nützliches zu tun und unser Leben zu genießen. Es geht nicht darum, dass wir alle nur noch Däumchen drehen wollen. Es wird uns so viel Zeit genommen, die wir dringend nötig hätten, um Nützliches zu tun. Und die haben wir gar nicht, die Zeit. Wir könnten sie aber haben. So, und die Produktivität explodiert seit Jahrzehnten. Und das ist ein Punkt, Achtung, wo der Mainstream der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre entschieden widerspricht. Sagt, nein, die Produktivität explodiert nicht. Doch, sie explodiert, aber die haben überhaupt nicht den Blick dafür, ich sage nachher noch ein bisschen mehr, weil die alles in Geld rechnen. Und wer Reichtum in Geld rechnet, der kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass die Produktivität nicht explodiert. Aber wenn wir den Blick auf das Stoffliche mal nehmen und sagen, was wird denn, was wir wirklich zum Leben brauchen, was wird denn produziert, mit wie vielen Menschen, dann sieht das ganz anders aus. Das ist schwer, Beispiele zu finden, was eigentlich schon ein Hinweis darauf ist, auf die verquere Logik. Eigentlich müsste es Studien, Universitäten geben, es müssten Promotionen en masse gemacht werden können zu dem Thema, was eigentlich stofflicher Reichtum, Produktivität. Vielleicht weiß jemand was, ich weiß wenig darüber. Ich hätte mir gerne ein anderes Beispiel gesucht als ausreichendes Auto. Aber nun bin ich dabei beim Daimler-Konzern und da war es für mich jedenfalls relativ einfach, Zahlen zu finden. Also auch ein bisschen eruieren, aber konnte Zahlen finden. Und dann setzen wir einfach mal gegenüber die Anzahl der Beschäftigten und die Anzahl der produzierten Fahrzeuge. Und Daimler hat 1980 mit weltweit 183.000 Beschäftigten 700.000 Fahrzeuge produziert. Das heißt, 1980 kamen pro Jahr auf eine Beschäftigte 3,8 Fahrzeuge. 39 Jahre später hat Daimler weltweit 300.000 Beschäftigte, produziert 2,4 Millionen Fahrzeuge und das sind schon 8,0 pro Beschäftigten. So, und es sind in Wirklichkeit wesentlich mehr, kann es nur nicht ganz genau belegen, wie viele es mehr sind, aber es ist völlig klar, dass es wesentlich mehr sind, weil erstens, das Auto von 2019 ist ein klein wenig komplizierter als das von 1980, also da steckt ziemlich viel mehr Technik drin und Materialaufwand. Zweitens, die 300.000, die bei Daimler 2019 gearbeitet haben, viele von denen waren überhaupt nicht mit der Produktion von Autos befasst. Ja, also Rüstung, Weltraum, Finanzindustrie und so weiter. Nur ein wesentlich geringerer Teil als die 300.000 waren wirklich mit Autos beschäftigt. Also es ist klar, dass die Produktivität jetzt am Beispiel Daimler wesentlich höher noch liegt, als diese Zahlen hier verdeutlichen. In 39 Jahren mehr als verdoppelt. Es ist wahrscheinlich viel mehr als die verdoppelt. Den Blick hat man aber nur, wenn man auf den stofflichen Reichtum schaut. Nicht das, was wir wirklich brauchen zum Leben und nicht auf irgendwelche Finanzgebirge. Wir können mit weniger Arbeit denn je mehr stofflichen Reichtum denn je. Stofflichen Reichtum schaffen. Und davor kapituliert der Mainstream der Volkswirtschaftslehre. Also die Wirtschaft wächst, aber sie wird kaum effizienter. Das Rätsel der Produktivität. Stellen die sich wirklich. Trotz Digitalisierung, Internet, Robotern wird die Wirtschaft nicht produktiver. Das geht nur, wenn man Reichtum als Geld denkt. Und das tut die Volkswirtschaftslehre und tut übrigens auch das herrschende Bewusstsein. Und leider auch oft, viel zu oft noch in Gewerkschaften. Und deswegen möchte ich auch warnen vor der Debatte. Zum Glück haben wir jetzt Anfang der Debatte um die Vier-Tage-Woche, ganz tolle Sache, ja, dass wenigstens die Debatte anfängt. Aber dann ist immer ganz schnell so ein Haken drin in dieser Debatte, die heißt, wow, ach, da steigt die Produktivität. Da steigt doch auch die Produktivität mit der Vier-Tage-Woche. Und dann kann man es doch auch den Arbeitgebern schmackhaft machen und so. Also Produktivität ist der eigentliche Zweck. Ja, ich schlage vor, das zu vergessen, dieses Argument zu vergessen. Weil Produktivität kann kein Selbstzweck sein. In einer Wirtschaftsweise, die aber Reichtum nur als Geld verstehen kann, die immer mehr wachsen muss, die immer größere Geldberge aufhören muss, ist Produktivität ein Selbstzweck. Die Frage, was wollen wir, wofür wollen wir produktiv sein, wofür wollen wir nicht produktiv sein, diese Frage ist überhaupt nicht zu stellen in dieser Art von Wirtschaft. Sie wird auch nicht gestellt. Die ist außerhalb der Welt. Außerhalb der Welt. Also, Produktivität, ja, manches soll produktiver werden, aber sie darf kein Selbstzweck werden. Und der Wirtschaft, von der wir alle abhängen, ist Produktivität ein Selbstzweck. Egal, was wir machen, ist völlig egal. Produktiv, produktiv, produktiv. Wachstum, Wachstum, Geld, Geld, Geld. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Die Frage kann nicht beantwortet werden. Und da ist ganz zentral, dass man sich vergegenwärtigt, es gibt zweierlei Reichtum. Wenn wir normal von Reichtum reden, dann meinen wir, oh, der hat Geld, ich habe kein Geld. Ja, der ist reich, der bin ich nicht. Es gibt zweierlei Reichtum und das ist ganz wichtig von der Analyse her, wie auch von der Frage, was tun, wie könnte man denn rauskommen, sich das klar zu machen. Es gibt einmal das, was Menschen schon immer gebraucht haben im Leben und auch in Zukunft immer brauchen werden, völlig klar, nämlich Nahrung, Kleidung, Technik, Wissen, das ist einfach notwendig zum Leben, ja, das ist, nenne ich, den stofflichen Reichtum, das wirklich, was wir wirklich brauchen zum Leben. Und es gibt den abstrakten Reichtum der Kapitalverwertung. Geld, Kapital, das ist der Zweck der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus. Ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wenn wir anfangen, über Reichtum nicht mehr in Geldform zu reden, sondern den Widerspruch erkennen zwischen abstraktem Geldformreichtum und stofflichem Reichtum, das wir brauchen, dann kommen wir ein ganzes Stück weiter. Diese Karikatur bringt das den Unterschied im Grunde auf den Punkt. Ja. Da steht ein Kind mit der Sauerstoffmaske in einer völlig zerstörten Welt und der Erwachsene sagt, schau mal her, wie viel Geld ich für dich aufgehoben habe. Das ist genau der Unterschied, das ist genau der Unterschied zwischen dem stofflichen Reichtum und dem abstrakten Reichtum. Und das ist die Zukunft, die diese Art des Wirtschaftens zu bieten hat. Und die Generalantwort ist, wir müssen raus aus der abstrakten Reichtumsproduktion und rein in die Produktion von stofflichem Reichtum. Das ist so die ganz allgemeine Antwort. Wir müssen wirtschaften, wir müssen wegkommen von einem Wirtschaften, das sich um die Anhäufung von Geld, Kapital dreht, sondern wir müssen hinkommen zu einem Wirtschaften, das sich wirklich um stofflichen Reichtum dreht. Das kann nicht schlagartig heute über Nacht geschehen, aber es muss in diese Richtung gehen. Da sind mir zwei Plakate, Transparente von der IG Metall bei Siemens aufgefallen, die auf den ersten Blick fast identisch aussehen und die auch aus derselben Kampagne kommen, die aber, wenn man genauer hinguckt, völlig konträre Aussagen treffen. Da steht also einmal: ohne Menschen keine Marge, also keine Gewinnmarge. Ohne uns gibt es keine Dings. Was ist die Kernaussage? Der Kernpunkt ist die Marge. Das ist ja klar, die Marge ist unbestritten. Und der Mensch sagt dann, die IG Metall als Interessenvertreterin derer, die auf den Verkauf der bauer Arbeitskraft angewiesen, sagt die IG Metall: also schaut mal her, der Mensch ist wichtig wegen der Marge. Weil die Marge steht im Zentrum. Ja? Und dann kommen wir als Gewerkschaft und sagen: ja, aber guck mal, ohne uns kriegt er doch gar keine Marge. Also deswegen sind wir wichtig, wegen der Marge. Das andere sieht erstmal fast genauso aus. Mensch vor Marge. Völlig andere Aussage. Das heißt, Mensch ist wichtiger als die Marge. Und das sind die zwei Formen von Reichtum. Im ersten Reichtumsform, die Marge steht im Mittelpunkt, wir haben uns danach zu richten, und die zweite Reichtumsform: Moment mal, ich sage jetzt mal, die Marge kann uns mal, die Menschen, es geht um die Menschen. Wir haben überhaupt keine Zeit für so viel Überflüssiges und Schädliches, wir brauchen die Zeit für Sinnvolles und Nützliches, und zwar dringend. Wir brauchen eine breite Bewegung für radikale Arbeitszeitverkürzung, und da will ich zunächst mal die Angst nehmen vor dem Begriff radikal. Der wird ja oft verwendet so in dem Sinne von fundamentalistisch und extremistisch oder gar gewalttätig und so weiter. Ja, ich denke, man kann den Begriff radikal auch ganz anders verwenden, in dem Sinne von wirklich an die Wurzel der Probleme gehen und Grundlegendes fordern. Und nur ein bisschen die Angst zu nehmen, auch unter Gewerkschaftern: andere fordern auch radikale Schritte, als zum Beispiel der Industrieverband fordert eine radikale Reformagenda von der künftigen Bundesregierung, und ich glaube, niemand wird sagen, dass sie Radikalinski ist. Also ich will einfach mal ein bisschen die Angst vor dem Begriff radikal nehmen. Der Bundesverband der deutschen Industrie sagt, vereinzelte Korrekturen reichen nicht mehr aus, stimme ich völlig zu. Ja. Es braucht stattdessen eine tiefgreifende Strukturreform. Ja. Also keine Angst vor dem Begriff radikal. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Bewegung für radikale Arbeitszeitverkürzung. Es fängt ein bisschen an mit der Vier-Tage-Woche. Zum Glück, endlich, jahrzehntelang war Ruhe nach der 35-Stunden-Woche, jetzt ein bisschen wieder, noch viel zu wenig. Wir brauchen die Vier-Tage-Woche, die Drei-Tage-Woche, die Zwei-Tage-Woche. Und spätestens jetzt sagt doch jeder: na, ist ja gut und schön, aber wie soll denn das funktionieren? Und wovon sollen wir denn dann leben? Ja, und das ist genau die zentrale Frage. Wovon sollen wir denn dann leben? Die Frage drängt sich auch auf, ist ja logisch. Und von der Beantwortung dieser Frage, auch in der Praxis, von der ganz praktischen Beantwortung der Frage, hängt ab, ob wir weiterkommen an diesem so zentralen Punkt. Wovon sollen wir denn dann leben, wenn das mit dem Verkauf der wahren Arbeitskraft immer schlechter funktioniert und für immer weniger Menschen noch funktioniert? Also zunächst heißt es mal, den tendenziellen Abschied vom Verkauf der wahren Arbeitskraft. Ja, Vertrauen geht überall verloren, einige Schlagzeilen: der Jugend fällt Vertrauen in Zukunft, Vertrauen in die Institutionen sinkt drastisch, Vertrauensschwund in die Gesundheitsversorgung, die Zweifel wachsen, ob man sich in einigen Jahren noch ein gutes Leben leisten kann, wir kennen das alles, das Vertrauen ist dahin, kennt man. Nun, da gibt es eine Antwort drauf. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Und wir haben Grund dazu. Wir haben wirklich Grund zum Selbstvertrauen. Millionen Fachleute wissen ganz genau, wie man langlebige Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, wie man sinnvoll verwaltet, umweltverträglich arbeitet. Millionen Menschen haben einen immensen stofflichen Reichtum in den Kopf. Wir sind die Fachkräfte für den Umbau. Wir haben es doch drauf. Was würde es heißen, zukunftsfähiges Wirtschaften? Ein paar Kriterien. Erstens, wir würden natürlich weniger produzieren, aber wesentlich langlebiger. Zweitens, der Einsatz von Technologie würde die Arbeitszeit verkürzen und nicht verlängern. Drittens, die Care-Tätigkeiten würden an ganz anderen Stellen werden, ganz andere Wertschätzung erhalten. Viertens, die Freiheit aller geht vor Privateigentum weniger. Es geht nicht um das berühmte kleine Häuschen von der Oma, aber wenn große Wohnungsbaukonzerne mit hunderttausenden Wohnungen eben, da schränken die Freiheit von ganz vielen Menschen ein. Also Freiheit aller geht vor Privateigentum weniger. Und fünftens, ganz wichtig, auch vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen, es gab ja schon mal Versuche, den Kapitalismus zu überwinden, und die sind, ich sag mal, nicht so toll ausgegangen. Ja. Also die muss man ja auch mit bedenken. Ja. Also ein zukunftsfähiges Wirtschaften muss auf jeden Fall auch transparent sein, demokratisch und veränderbar sein, jederzeit, ganz wichtig. Sechstens, zukunftsfähiges Wirtschaften würde Selbstorganisation fördern. Selbstorganisation ist irgendwie ist der Schlüsselbegriff. Was ist darunter zu verstehen? Selbstorganisation heißt, den stofflichen Reichtum, den wir wirklich zum Leben brauchen, also Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung und so weiter, selbstbestimmt, kooperativ und solidarisch kontrollieren, verwalten und bewirtschaften. So. Und wir fangen nicht bei Null an. Dann kommt, ist ja so, ja, ist ja eine gute Idee, aber was machen wir denn morgen früh? Wir erklären es den Leuten und so weiter. So funktioniert es natürlich auch nicht. Wir fangen nicht bei Null an. Es gibt schon eine ganze Reihe interessanter Entwicklungen, die alle noch viel zu klein sind, alle noch nicht das, die Stärke haben, dass sie wirklich grundlegend was verändern können. Das ist klar, und trotzdem plädiere ich dafür, den Blick mal darauf zu werfen, auf so verschiedene Pflänzchen, die da schon wachsen. Und gerade Linke und Gewerkschafter und so haben manchmal auch ein bisschen engen Blick und sehen nur ihres. Und ich plädiere dafür, ein bisschen den Blick auch zu erweitern, was so wächst. Es gibt spannende Ansätze, sind alle unzureichend, aber sie werden auch unzureichend beachtet. Also diese Tausend-Leihen-Schenken-Bewegung, diese Umsonstläden, diese Teilbahn, also alleine schaut mal in euren Hinterhof und zählt mal zusammen, wie viele Bohrmaschinen die Leute haben, ja, und wie viele Bohrmaschinen die wirklich bräuchten. Also nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Und wenn sie die Bohrmaschinen teilen würden, müsste schon jeder ein klein wenig weniger Lohn arbeiten, ohne dass es jemand schlechter geht. Das ist ein einfaches Beispiel. Dann solche Sachen wie solidarische Landwirtschaft oder Open Source Saatgut, auch weltweit. Oder dann das Mietshäuser-Syndikat, wo man für relativ günstig zwar leben kann, und zwar lebenslänglich leben kann, zu deutlich geringeren Mieten. Freie Software gibt es schon länger, ist bekannt. Was viel zu wenig bekannt ist, ist freie Hardware. Es gibt eine freie Hardware-Bewegung. Ich empfehle mal, sowas anzugucken wie Open Source Hardware, Open Source Ecology oder Fab Labs. Fab Labs sind Fabrication Laboratories. Da gibt es meines Wissens allein in Deutschland schon über 50 Projekte, wo Menschen anderen Menschen Hightech zur Verfügung stellen und die dann damit was machen können. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr Kontakt habt zu Chaos Computer Club und so Leuten, da gibt es durchaus interessante Dinge, wirklich interessante Dinge. Schaut mal auf die Seite Open Source Ecology Germany, da, was da für interessante Projekte zum Teil laufen, und nicht nur Jute-Taschen, wirklich interessante Dinge, ja Hightech-Dinge, wo sich Menschen zusammenschließen. Open Source Ecology Germany. Ich musste in der Corona-Zeit, am Anfang der Corona-Zeit, ein Wort lernen, das kannte ich nicht, ich muss es gestehen, und zwar Hackathon. Ich wusste nicht, was das ist, ich musste erstmal googeln, Hackathon oder Hackathon. Und zwar, die Merkel hat einberufen einen Hackathon. Und da haben sich in kürzester Zeit 20.000, 30.000 Leute zusammengeschlossen und unter dem Leitgedanken, was haben wir im Kopf? Und was können wir in dieser Krisensituation jetzt machen miteinander? Und da gab es dann ganz schnell verschiedene Arbeitsgruppen und so weiter. Da kamen in kürzester Zeit erstaunliche Dinge raus. Ich plädiere überhaupt dafür, mich nur mal daran zu erinnern, in der ersten Zeit von Corona ist einiges passiert, was eigentlich so der herrschenden Logik dieser Wirtschaftsweise widersprochen hat und was ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten ist oder droht. Wir müssen das auch die Erinnerung aufrechterhalten. Also eines zum Beispiel, das habe ich jetzt aus Deutschlandfunk Kultur, ein Beispiel war, da haben sich welche zusammengefunden und haben relativ günstiges und offenbar wirklich gutes Beatmungsgerät entwickelt. Ja? Das relativ leicht zu bauen war und gut funktioniert hat. Und wird eine Person im Deutschlandfunk, die daran beteiligt war, interviewt und zitiert und die sagt, sie war begeistert von dieser Erfahrung. Sie war begeistert. Zitat, wie viel Kraft, wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken, das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. So ist das, so ist das. Und man muss nicht auf eine Bundeskanzlerin warten. Man kann auch selber Hackathons machen. Und es machen auch welche schon Hackathons. Commons, die Commons-Bewegung, Commons-Gemeingüter. Ich empfehle, dieses Commons-Institut sich mal näher anzugucken. Da gibt es sowohl in der Theorie wie in der Praxis ganz interessante Ansätze. Gut. Diese Projekte, und es gibt noch viel mehr, haben, ich sage es nochmal, bisher mangelnde gesellschaftliche Durchschlagskraft. Sie verbinden sich nicht mit sozialen Kämpfen, was sehr schade ist. Oft sind die Leute, die da was machen, ich sage es mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Nerds. Ja? Die sehen nur so ihrs. Ja? Die sehen nur so ihrs. Und das ist eigentlich schade, weil sie vielleicht doch den Blick kriegen sollten, was mit dem Zeug, was sie so anfangen, was das vielleicht andere interessieren könnte. Aber wir Linken und Gewerkschafter sind auch auf Nerds. Ja? Wir sehen auch nur Unsinn und gucken nicht, was sich sonst entwickelt. Und ich plädiere dafür, sich gegenseitig zu interessieren, was so läuft und sich zu überlegen, was könnte denn zusammengehen. Also in den sozialen Kämpfen werden diese Selbstorganisationsprojekte auch noch viel zu wenig beachtet. Ihr Potenzial wird kaum erkannt und genutzt. Und das ist sehr schade. Ja? Also zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, es gelingt, Wohnungsbaukonzernen tatsächlich zu enteignen, zu vergesellschaften steht, und da ist sofort die Frage, wie bewirtschaftet man denn jetzt so Riesenwohnungen und so weiter. Und da wären vielleicht Leute, die oben so aus Hardware kennen, so außerordentlich interessant als Bündnispartnerinnen und so weiter. Nur als Beispiel. Also besser leben geht, aber nicht mit rechts. Wir haben gesehen, diese autoritäre faschistische Welle, die fällt nicht vom Himmel, sondern die entsteht genau auf der Grundlage dieses Ellenbogen-Egoismus und bringt den Ellenbogen-Egoismus unserer Wirtschaft auf den Punkt. Es ist interessant, die Reaktion von Autoritären und Faschisten auf eine wirkliche Opposition, die eine anderes Wirtschaften will und die dieses Wirtschaften Frage stellt. Also jetzt am Beispiel der sogenannten Klimakleber. Ich finde, das war ein außerordentlich lehrreiches Beispiel, ja. Dieser Hass, der sich entwickelt hat auf diese, ich sage wirklich, bewundernswerten, mutigen Menschen, ja. Dieser Hass, der sich entwickelt hat, wie wirklich 50-jährige Männer total durchdrehen und junge Frauen an den Haaren von der Straße zerren und was war? Gearbeiten. Sie leiden selber unter ihrer Arbeit, können sich aber nicht zugeben, ja, und schreien es dann raus und hassen die, die es anders machen. Man hätte ja auch vielleicht im Stau stehen können und ganz froh sein können, dass man eine gute Ausrede hat beim Chef. Ja. Na klar, aber Arbeit, es kommt immer dann die Arbeit. Und damit geben sie auch zu erkennen, auch wenn sie sich selbst nicht zugeben, dass sie unter ihrer Arbeit im Grunde auch leiden. Und sie hassen die, die es anders machen wollen. Also ganz entscheidend ist, rechts will weitermachen wie bisher. Es soll so weitergehen mit dieser ganzen Wirtschaft. Die wird überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern es soll genau so weitergehen wie bisher. Gearbeiten. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Nun ist die Ansage der Industrieverbände und der Politik, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und dieses Gearbeiten, das ist jetzt nicht deckungsgleich, aber es ist auf demselben Mist gewachsen. Ist auf demselben Mist dieser ellenbogen-egoistischen Wirtschaft gewachsen. Und immer mehr Menschen wollen das nicht mehr. Immer mehr wollen raus aus der Mühle. Ja, Konkurrenz statt Kooperation ist das Prinzip, das überwunden werden muss. Und der Gedanke der Selbstorganisation, die Initiativen der Selbstorganisation, die machen genau das Gegenteil. Die basieren auf dem Prinzip Kooperation statt Konkurrenz. Und das ist im Grunde ein uraltes Prinzip. Das ist das alte Prinzip der Arbeiterbewegung. Kooperation statt Konkurrenz. Die sozialen Kämpfe und die Selbstorganisationskämpfe, die müssen zusammen, die sind sowas von verwandt, die müssen zusammengehen. Also es gibt wieder ansatzweise diese Debatte um die Vier-Tage-Woche überhaupt und die Arbeitszeit. Es war so frustrierend, wir hatten 85 den großen Kampf um die 35-Stunden-Woche und danach war jahrzehntelang Ruhe. Es war so frustrierend. Jeder Gewerkschaftstag hat beschlossen, ja, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung. Aber wenn es konkret wurde, ach nee, Kollege, jetzt haben wir anders zu tun. Es war wirklich so frustrierend und es kommt was in Bewegung. Das ist schön. Noch viel zu wenig, aber es kommt was in Bewegung. Also, Selbstorganisation, soziale Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung. Dann Vergesellschaftung, ein großes Thema. Auch da kommt was in Bewegung. Und Achtung, auch da bitte lernen aus den Erfahrungen. Vergesellschaftung ist nicht Verstaatlichung. Die DDR ging aus guten Gründen unter. Also Vergesellschaftung hieße Wohnen, Grund und Boden, Gesundheit, Energie, Nahverkehr und so weiter dem Markt entziehen, zur Öffnung Gütern machen. Natürlich in harten Kämpfen, auch um die Eigentumsfrage ist ja klar. Wie könnte das funktionieren? Am Beispiel Wohnen, also Mieterinitiativen, Gewerkschaften, soziale Bewegungen, kämpfen um Eigentum. Organisieren dann Wohnen in Kooperation mit anderen Projekten im Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Energie, Hardware und sonst Läden. Und das alles transparent, demokratisch und veränderbar. Ein solcher Prozess müsste Attraktivität und soziale Dynamik entwickeln. Und was dazugehört, auch auf jeden Fall, last but not least, ist natürlich auch ein Wertewandel. Denn dieses immer mehr, immer mehr, immer mehr und nie zufrieden sein, das hat natürlich auch eine Seite in uns selber. Dem müssen wir uns auch stellen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, ja, irgendwie ist der Kapitalismus an allem schuld, aber ich habe keine persönliche Verantwortung. Das trifft es auch nicht. Es muss einen Wertewandel geben, also dieses Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, steht: Was ist Lebensqualität? Was ist wirklich Lebensqualität? Habe ich lieber 7 Armbanduhren oder habe ich lieber mehr Zeit? Und das sind natürlich Fragen, die sich jede und jeder von uns selbst auch stellen muss. Es geht nicht darum, wir haben ja im offiziellen Diskurs so ein bisschen die Rede, ihr seid ja selber schuld, weil ihr so gierig seid und kaufen wollt und wenn ihr vernünftig konsumieren würdet, wäre jetzt das Problem nicht. Das ist natürlich Unsinn. Das Problem ist die Produktionsweise. Aber das darf nicht zur Gegenreaktion führen, dass wir auch keine persönliche Verantwortung haben. Weil die gibt es halt auch. Die gibt es halt auch. Und 8 Milliarden Menschen, die können halt nicht so viel Fleisch essen, Auto fahren, fliegen, Klamotten tragen, wie heute schon 800 Millionen machen. Also das gehört auch mit dazu. Was ist Lebensqualität? Also Klimaschutz, radikale Arbeitszeitverkürzung, Selbstorganisation, Vergesellschaftung, Wertewandel. Im Grunde genommen braucht es einen ganzen Strauß von Initiativen und Bewegungen, der in die richtige Richtung geht. Kämpfe und Bewegungen müssen verzahnt werden. Also soziales Klima, Autoritarismus, Lebensqualität, wo auch immer. Mit dieser Wirtschaft gibt es keine Zukunft. Zukunft erfordert anderes Wirtschaften. Nirgends steht geschrieben, dass wir ewig Verkäuferinnen der wahren Arbeitskraft bleiben müssen. Und nirgends steht geschrieben, dass wir der autoritären faschistischen Welle hilflos ausgeliefert sind. Und das Schöne an diesem Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung ist, er ist prinzipiell nichts von rechts zu besetzen. Das ist von rechts nicht zu besetzen, weil rechts will, dass dieses Wirtschaften so weitergeht, hat überhaupt keine Kritik an diesem Wirtschaften, verteidigt es mit Zähnen und Klauen. Aber ganz viele Menschen wollen nicht mehr so leben und da ist ein Ansatzpunkt, um was in Bewegung zu kommen. Eine wirksame Brandmauer gegen rechts sucht das Bündnis mit dem Wunsch nach mehr Zeit für erfülltes Leben. Und dieser Wunsch ist in bei ganz vielen Menschen vorhanden. Ja, und was wird dann aus unseren schönen Gewerkschaften? Wir sind doch die Lobby derer, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Soll man dann die Gewerkschaften abschaffen oder was? Ist vorbei. Na, würde ich sagen, nee, aus Gewerkschaften kann ganz viel werden. Mehr als bis jetzt noch. Gewerkschaften müssen sich nur über etwas im Klaren sein, was sie kaum bisher noch gecheckt haben. Gewerkschaften sind die Massenorganisation der Fachkräfte für den Umbau. Und Gewerkschaften sind die Millionenorganisation derer, die genau wissen, wie vernünftig gearbeitet und geplant werden kann. Also die klassische Rolle der Gewerkschaften als Garanten von Lohnarbeit, Lohnarbeitsankommen, schwindet eigentlich schon seit längerem. Sie ist nicht bei Null, sie wird auch noch weitergehen, aber sie nimmt in der Tendenz ab, weil die Durchsetzungsmöglichkeiten schwieriger werden. Und gleichzeitig müssen die Gewerkschaften in eine neue Rolle hineinwachsen. Die Rolle der Fachleute für Transformation, Entwicklung positiver Leitbilder, Motoren sozialer Bündnisse. Und Gewerkschaften haben einen großen Erfahrungsschatz, der wieder gehoben werden muss. Also in der Geschichte, ich sage nur als Stichwort dieses Beispiel, Wirtschaftsdemokratie, Genossenschaften, Vergesellschaftung. Da gibt es ganz viel Erfahrung schon in den Gewerkschaften, die wieder ausgekramt werden. Das sind tolle, interessante Sachen. Gewerkschaften, wenn sie sich auf den stofflichen Reichtum konzentrieren, haben ganz viel auch anzubieten für eine gesellschaftliche Transformation, positive Vision, Lebensqualität. Ja, ich will mein Leben genießen, Zeit für mich und andere haben Sinnvolles zu tun. Wir sind die Fachleute für den Umbau. Das wäre doch mal eine tolle Losung für einen Gewerkschaftstag, oder? So, jetzt danke ich euch, dass ihr mir so lange zugehört habt. Dann gerne Diskussion, solange ihr wollt. Vielen Dank.